1. Als die Könige westlich des Jordans, im Gebirge, in der Ebene und entlang der Mittelmeerküste bis zum Libanon von den Iranischen erfuhren, betraf dies die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. 2. Infolgedessen schlossen sie sich einmütig zusammen, im gemeinsam gegen Josua und das Volk Israel in den Krieg zu ziehen. 3. Doch als die Bewohner von Gibeon horten, why Josua mit den Städten Jericho und Ari verfahren war, entwickelten sie einen eigenen Plan. 4. Sie beschlossen, listig vorzugehen, indem sie sich als Gesandte ausgaben und ihr Esel mit abgenutzten Sacken zoe ulten, geflickten Weinschlachen beluden. 5. Zudem trugen sie abgenutzt Kleidung und geflickt Sandalen, waren der gesamte Proviant aus Hartem, beschimmeltem Brotbest und im ein weiter Reis vorzutorschen. 6. In diesem Zustand suchten sie Josua im Lager bei Gilgal auf und erklarten im Soe den Mannen Israels, dies sie aus einem fernen Land kamen, im ein Friedensabkommen zu schließen. 7. Die Israeliten äußerten jedoch gegenüber den Hiviten Bedenken, da sie vermuteten, dass dies in ihrer unmittelbaren Nahe wohnen konnten, was einen Vertrag unmöglich machen word. 8. Daraufhin boten die Gibeoniten Josua ihr Unterwerfungen, woraufhin dieser sie nach ihrer genuinen Herkunft und Identität fragte. 9. Sie antworteten, dass sie wegen des Ruhms seines Gottes aus einem sehr fernen Land gekommen seien, da sie von dessen Taten in Ägypten gehört hatten. 10. Ebenso erwanten sie als, was Gott den beiden Amoritekonigen jenseits des Jordans, namlich Sihon von Heshbon und Og von Bashan, angetan hat. 11. Dieselb hatten ihr Altersten und die gesamte Bevölkerung sie beauftragt, vorate für den Weg zu nehmen und den Israeliten ein Bündnis anzubieten. 12. Sie zeten erbrot als Beweis und behaupteten, sie bei ihrer Abreise noch warm gusen, waren des nun hart und zerkrümelt sie. 13. Auch auf die Weinschlash, die ursprünglich new gusen seien, und ihr durch die lange Reise vollig abgenutzt Kleidung wiesen sie hin. 14. Die Anführer Israels untersuchten daraufhin den Proviant, besumten es jedoch, den Rat des Herrn in dieser Angelegenheit einzuholen. 15. Josua schloss daraufhin Frieden mit ihnen und garantiert ihnen verträgliche Leben, was die Anführer der Gemeinde zusätzlich durch einen Eid bestätigten. 16. Drei Tage nach dem Abschluss des Abkommens erfuhren die Israeliten jedoch, dass die Gibeoniten in Wirklichkeit ihr direkten Nachbarn waren. 17. Daraufhin brachen die Israeliten auf und erreichten nach drei Tagen die Städte der Gibeoniten, zu denen Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjat Jearim gehorten. 18. Da die Anführer der Gemeinde jedoch einen Eid beim Herrn geschworen hatten, griffen die Israeliten sie nichten, was zu unmut innerhalb der Bevölkerung führte. 19. Die Anführer erklärten der versammelten Gemeinde, dass sie die Gibeoniten aufgrund des geleisteten Eids nicht antasten dürften, im keinen Wortbruch zu begehen. 20. Sie entschieden, die Gibeoniten am Leben zu lassen, damit der Zorn Gottes sie nicht wegen des gebrochenen Schwurs treffen word. 21. Die Anführer ordneten, dass sie am Leben bleiben sollten, jedoch fortan der gesamten Gemeinde als Holzhauer und Wasserschöpfer dienen mussten. 22. Josua ließ die Gibeoniten rufen und stellte sie's Rede, warum sie behauptet hatten aus der Fern zu kommen, obwohl sie in der Nachbarschaft wohnten. 23. Erklärt, dass sie aufgrund ihrer Torschung verflucht seien und für immer als Sklaven den Dienst als Holzhauer und Wasserschöpfer für das Haus Gottes verrichten mussten. 24. Sie antworteten Josua, dass sie aus großer Furcht gehandelt hatten, da sie von Gottes Befehlen Mose erfahren hatten, das ganze Land zu eroben und dessen Bewohner zu vernichten. 25. Sie gaben sich in Josua's Hand und erklärten sich bereit, jede Entscheidung zu akzeptieren, die für richtig und gerecht hielt. 26. Josua schützte sie daraufhin vor den Israeliten, die sie toten wollten, und verhinderte so ihr Vernichtung. 27. Seit jenem Tag setzte Josua sie als Holzhauer und Wasserschöpfer für die Gemeinde und den Alter des Herrn und dem Ort ein, den Gott erwählen wird.